Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel »Die USA werden ihre dumme Handlung teuer bezahlen müssen«. Im Kommentar hieß es: Am 6. Juli veröffentlichten die USA den Bericht ihres Außenministeriums in Bezug auf die Menschenrechtsfrage der TVRK und die dementsprechende Liste der Objekte der Sondersanktionen des Finanzministeriums. Dabei erwähnten sie wagemutig das höchste Führungsgremium der TVRK. Im Zusammenhang damit brandmachte das Außenministerium der TVRK in einer Erklärung die Handlung der USA als das größte unverzeihliche Verbrechen und forderte sie mit Nachdruck dazu auf, diesmalige Sühnemaßnahme, die die höchste Würde der TVRK verletzt hat, sofort und bedingungslos zurückzunehmen. Dabei warnte es feierlich, dass die TVRK alle diplomatischen Kontakte und Kanäle zwischen der TVRK und den USA sofort sperren und die härtesten Gegenmaßnahmen treffen wird, falls die USA die Forderung der TVRK ablehnen. Diesmalige feindselige Handlung der USA gegen die TVRK ist bloß ein verzweifelter Versuch dazu, den siegreichen Fortschritt der TVRK, die trotz der hartnäckigen nuklearen Drohung seitens der USA und ihres politischen und wirtschaftlichen Drucks tagtäglich Wunder und neuere Taten vollbringt, zu verhindern. Da die USA ungeachtet der wiederholten Warnung der TVRK weiterhin niederträchtige politische Ränke schmieden, wird die TVRK alle Sachen über die Beziehungen zu den USA nach dem Kriegsrecht erledigen. Die Herrscher der USA werden ihre dumme und tollkühne Handlung zur Verletzung der höchsten Würde der TVRK teuer bezahlen müssen. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.